Die Mitarbeiter der Militärorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen kondolierten am 29. November zum Tod des höchsten Führers der kubanischen Revolution, Fidel Castro Ruz, der Botschaft der Republik Kuba in der TVJK. Im Namen der führenden Kader der koreanischen Volksarmee, des Zentralvorstandes des Kim-Il-Sungs, des Kim-Jong-Ilistischen Jugendverbandes, des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, des Zentralvorstandes des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas, des Zentralvorstandes des Sozialistischen Frauenbundes Koreas, des Ministeriums für Kultur, der Hauptverwaltung für die Arbeit mit dem diplomatischen Korps und weiterer wurden die Kränze am Foto von Fidel Castro Ruz niedergelegt. Die Teilnehmer verharrten in einer Minute des Gedenkens an Verstorbenen.